hier Chemie studiert und nach der Promotion ein Stellenangebot in den Staaten bekommen, bin da rübergegangen und wohne jetzt in New Haven, Connecticut, bin an der Yale University jetzt. So nach dem Motto, das war so fancy und gleichzeitig so shit, ich gehe an eine amerikanische Elite-Universität, was will ich denn dort nach meiner linken Vorgeschichte hier? Das hat sich schon so ein bisschen komisch angefühlt. Ist das jetzt so ein kleiner Verrat oder nett? Naja, auf jeden Fall war das dann auch gleichzeitig diese Geschichte, yo, ist eine Chance, die ich nicht ausschlagen mag. Und ich muss ja auch nicht die ganze Zeit in diesem kleinen Umfeld der Yale University bleiben und suche deshalb auch den Kontakt, wie ich das auch in Kaiserslautern gemacht habe, mehr in die Stadt hinein. Raus aus der Uni-Blase, mehr wieder in die Stadt, Kontakte, was gibt es dort für soziale Bewegungen, was gibt es für Leute, die unterwegs sind und wo quasi brennt es in der Stadt und wo kann ich mich einbringen. Über das Interesse, die Stadt kennenzulernen, habe ich verschiedene Organisationen in New Haven kennengelernt. Eine davon werde ich später etwas stärker vorstellen und die hat auch mein Interesse neben der persönlichen Realisation, dass ich ja letztendlich im Moment Immigrant bin. Zwar männlich, weiß, privilegierte Mittelklasse, aber ich merke es dann immer mal wieder, jedes Jahr Visum erneuern, doch nochmal an der Botschaft vorbei, jedes Mal gedanklich da durchgehen, werden die mir jetzt das Visum gewähren oder nicht? Es gibt ja keinen Grund, aber man weiß ja nicht, wie sich die politischen Rahmenbedingungen verändern. Deshalb einfach, da ist etwas im Hinterkopf, was immer wieder so an den Kopf kratzt. Immigrant zu sein, Visum zu brauchen, ist eine Sache. Aber dann auch in dem Kontakt mit den Organisationen, die ich dort kennengelernt habe, zu realisieren, ja, es gibt ja viele verschiedene Klassen von Immigrantinnen, Immigranten und damit möchte ich auch kurz einsteigen. Es gibt ja Menschen mit unterschiedlichsten Aufenthaltstiteln und ohne Aufenthaltstitel. Es gibt Arbeitsmigrantinnen, Migranten, darunter falle ich, die mit einem, die sich auf ein Visum bewerben und eine Einreise mit einem gültigen Visum und einem Arbeitsvertrag schon im Vorfeld haben. Das ist quasi so die stabile, relativ problemlose Einreise in die Staaten. Trotzdem war ich verdammt nervös bei meinen ersten Einreisen. Oder das erste Mal als Tourist für eine Konferenz in den Staaten gewesen. Und so, shit. War doch auf der Demo und hab das und das gemacht und was auch immer. Hoffentlich ist das nicht alles in den Akten und hoffentlich komme ich da auf die Konferenz rein. Gut, war alles nicht so wild. Das Ganze nochmal viel stärker im Kopf durchgegangen, als ich mich für das Visum damals beworben hatte. Weil, wenn man 4 Stunden an einem Computer sitzt, Dutzende Knöpfchen, Häkchen drückt, ob man Mitglied einer terroristischen Vereinigung war, an Menschenhandel beteiligt war, ob man irgendwas mit 9/11 zu tun hat und so weiter. Nach 3-4 Stunden glüht dir der Kopf und so nach dem Motto, wow, wie viel Information können die überhaupt von einem erfassen? Wie viel mag ich denn überhaupt an die weitergeben? Und gleichzeitig so, wow, ich habe mich dafür entschieden, dort jetzt hinzugehen. So. Das ist ein Teil der Reflexion, die ich hatte, als ich mich um ein Visum dort beworben hatte. Andere Leute, die dann schon länger dort arbeiten oder über eine Lotterie sich darüber bewerben, bekommen dann eine Green Card. Das ist dann eine permanente oder 5 bis 10 Jahre beschränkte Aufenthaltsgenehmigung, mit der man dort frei arbeiten darf. So, das sind quasi die 2 Level von Migration, mit denen man relativ stabil und gut dort leben kann. Man hat sein Einkommen, man hat, wie gesagt, eine gewisse, also schon eine breitere Schutz unter den Gesetzen. Eine andere Kategorie von Menschen, die auch legal in Staaten sind, sind Flüchtlinge, die aus über die UNHCR, das UN-Flüchtlingshilfswerk, an die Staaten zugeteilt werden. Davon werden ca. 40.000 bis 80.000 jedes Jahr von den Staaten aufgenommen. Erzähle ich gleich etwas mehr. Und dann gibt es die nächste Kategorie oder die Kategorien. Das sind Menschen, die ohne aktuellen Aufenthaltstitel in den Vereinigten Staaten leben. Da kann man quasi unterscheiden zwischen Documented Immigrants und Undocumented Immigrants. Undocumented heißt, okay, keine Papiere, der Staat weiß auch gar nicht zwingend, dass die Menschen in dem Staat leben. Die Leute sind und versuchen auch oftmals unter dem Radar zu bleiben, möglichst keine Verkehrskontrolle reinzukommen, nie irgendwo aufzufallen, teilweise auch in quasi der Schatten der Gesellschaft leben, eben um nicht in den Fokus der Abschiebebehörden zu kommen. Falls die Menschen in den Fokus kommen durch eine Polizeikontrolle oder ähnliches, werden sie teilweise zu Documented Immigrants, dadurch, dass sie plötzlich im System auftauchen. Das heißt nicht die sofortige Abschiebung, aber quasi, okay, du hast jetzt eine Akte irgendwo, es mag ein Abschiebeverfahren im Hintergrund laufen, aber das ist noch lange nicht entschieden. Eine andere Form von Documented Immigrants kann es sein, man ist mit einem Visum eingereist, bleibt aber in den Vereinigten Staaten, reist nicht aus, auch nachdem das Visum ausgelaufen ist. Dann ist man auch documented, aber auch nicht legal in den Staaten. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht zu lesen. Das ist so ein kurzer Überblick über die Situation von Refugees, so in Connecticut. Und das habe ich von dieser Organisation IRIS, das ist der Integrated Refugee and Immigrant Service. Das ist eine Non-Profit, also eine ehrenamtliche Organisation, obwohl die Leute dort für Geld arbeiten, die sich der Flüchtlingshilfe annehmen. Und diese Organisation kümmert sich in New Haven um die Hälfte aller Flüchtlinge. So 85.000 laut dieser Seite werden pro Jahr von den Vereinigten Staaten akzeptiert als Flüchtlinge. Diese Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr und dabei muss man dazu sagen, die Menschen, die als Flüchtlinge in die Vereinigten Staaten kommen, beantragen oder werden als Kontingent zugewiesen und sind meistens schon hoch überprüft. Also da wird schon starkes Screening im Vorfeld gemacht, damit man auch weiß, wen man sich ins Land holt. Diese 85.000 werden dann auf die einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten aufgeteilt, nach einem Verteilschlüssel, ähnlich wie man das hier auch mit Bundesländern und Städten macht. Und davon gibt es dann pro Jahr 800, die nach Connecticut kommen, und 400 werden von dieser Organisation betreut. Diese Organisation macht dann auch vor Ort, ähnlich wie Flüchtlingshilfeorganisationen hier, Outreach, also versucht die lokale Bevölkerung zu involvieren, dass man die Flüchtlingshilfe reingeht, Familien betreut und hat verschiedene Level, mit denen man als Volunteer arbeiten kann. Eins zum Beispiel, man schreibt sich ein für ein Jahr Mitarbeit bei der Organisation und dann wird von der Organisation auch verlangt, okay, du solltest mindestens 2 Tage die Woche so und so viele Stunden Zeit haben, damit das Ganze überhaupt Sinn macht, und haben verschiedene Level der Unterstützung, die man da leisten kann. Eine kleine Statistik, das habe ich von einer staatlichen Organisation. So Größenordnung 50.000 bis 80.000 Menschen werden in den USA als Flüchtlinge aufgenommen. Menge aus Afrika, auch jetzt Lateinamerika und in den letzten Jahren seit 2008 jetzt auch aus dem Mittleren Osten und Südostasien oder Südasien. Und das hängt dann natürlich auch mit dem Irakkrieg zusammen, dass jetzt diese Zahlen in den letzten Jahren dann eben nochmal stärker gestiegen sind. Gibt es zu dem Bereich Flüchtlinge Fragen? Weil ich wollte es auch immer so machen, ich bringe jetzt diese verschiedenen Kategorien, stelle ich kurz vor, bevor ich dann nach und nach mehr auf die lokale Politik eingehe. Und deshalb wollte ich da immer wieder einhaken. Okay. In dem Zusammenhang der Aufnahme von Menschen aus verschiedenen Ländern beziehungsweise der Einreise von Menschen aus muslimischen Ländern hat das Wort Muslim Ban traurige Berühmtheit erhalten. 27. Januar 2017, das war wenige Tage nach der wie heißt das, nicht einschwören, Inauguration von Trump, hat Trump eine Executive Order, quasi, wenn der Präsident ohne Parlamentsbeschluss etwas in Kraft setzt. Hat da jemand ein schlaues Wort in Deutsch für? Okay. Für eine Verfügung. Ja, ja. Ist das eine Verordnung? Ja, Präsidialverordnung, Verordnung. Mhm. Genau. Und unter dem Titel Protecting the Nation from Terrorist Attacks by Foreign Nationals. Und da wurden halt hauptsächlich Menschen aus dem Irak, der Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und dem Jemen unter diesen Bann gestellt und bis zu 134 Millionen Menschen betrifft, diese ursprüngliche Gesetzgebung. Kleiner, um das kurz runterzubrechen auf New Haven. New Haven mit Yale hat eine starke Law School, also eine Rechtswissenschaft, und die sind seit vielen Jahren immer an der Vorfront, sich für die Rechte von Migrantinnen und Migranten einzusetzen und haben jetzt quasi auch ihren Steckenpferd mit Trump gefunden und versuchen dem bei jeder Möglichkeit auch eins reinzuwürgen, um eben so Civil Liberties zu verteidigen, also Bürgerrechte zu verteidigen und das Ganze, so hart es geht, auf dem juristischen Wege anzugreifen. Als dieser Muslim Ban bekannt wurde, gab es sehr breite Proteste in den Vereinigten Staaten. Dazu muss man sagen, wer das sagt oder kennt ihr vielleicht, die Vereinigten Staaten haben an den beiden Küstenstreifen West- und Ostküste ihre Liberalzentren, also wo mehr demokratisch gewählt wird, und die Mitte der Vereinigten Staaten tendiert eher zu den Republikanern, zu den Konservativen. Gibt es natürlich Ausnahmen und ist so eine Art Flickenteppich, aber so als grobe Richtungsweisung kann man sich so vorstellen, und so waren diese breiteren Proteste meistens, würde ich sagen, in den Küstenstädten, an den großen Ballungszentren dort und jetzt weniger in der Mitte des Landes, aber auch dort gibt es dann in den großen Universitätsstädten, in den großen Zentren dann auch Proteste. So gab es viele Soli-Aktionen an den Flughäfen. Tausende Leute sind zum Beispiel nach New York gegangen und haben den New Yorker Flughafen gesperrt, haben den blockiert, um dort Unterstützung zu zeigen, beziehungsweise kein Business as usual. Wenn der Präsident so etwas beschließt, dann wird es erstmal nicht akzeptiert. Wir müssen auf die Straße gehen und solche Geschichten direkt angreifen, dadurch Medienaufmerksamkeit und auch die allgemeine Unzufriedenheit mit der Wahl ausdrücken. Und das war gerade in den ersten Tagen nach der Wahl und nachdem sein Eid abgelegt hat, das ist glaube ich das Wort, waren die Leute halt alle zwischen verzweifelt und pumped, irgendwas zu machen, und so, da kam so eine Aktion gerade recht, mal so die angestaute Wutanspannung rauszulassen in Unterstützung der Leute, die an den Flughafen festgesetzt wurden. Es gab große Proteste, es gab zum Beispiel mehr als 1000 Leute auf dem Campus der Uni. Es war eine Mischung aus Menschen von Studis, als auch Leute aus der Stadt, als auch Leute aus den betroffenen Communities, aus den verschiedenen Glaubensrichtungen, die in der Stadt drin sind, und auch Immigrant Communities. Also es war ein recht breites Bündnis von Menschen, die dorthin gekommen sind. Und da hat es einfach zwei Bilder aus Zeitungsartikeln mal mit drauf geworfen. Wie gesagt, in dieser Zeit haben sich sehr viele Leute erstmal stark engagiert und sind auf die Straßen gegangen. Wir hatten mehrere Demonstrationen gegen Trump, gegen die Wahl, mit 400 bis 600 Leuten die stärkeren. Dann ist es so nach und nach etwas abgeebbt. Aber so am Anfang, die ersten paar Monate, sehr viele Leute sehr bereit, etwas zu machen, in Organisationen reinzugehen und dort auch Unterstützung zu leisten. Die erste Klage hatte Erfolg gegen den Muslim Ban, Und so diese Executive Order musste zurückgezogen werden bzw. modifiziert werden. So kam die erste Modifikation, wurde es auf andere Länder, jetzt auch Nordkorea zum Beispiel, Mali, ausgeweitet wurde. Auch diese wurde wieder angegriffen und es gab eine dritte Version dieser Executive Order, die jetzt allerdings vom Supreme Court, dem höchsten Gericht der Vereinigten Staaten, im Dezember für rechtmäßig erklärt wurde. Und jetzt hat sich die Liste geändert. Jetzt haben wir eben, dass Menschen aus dem Tschad, Iran, Libyen, Nordkorea, Somalia, Syrien, Venezuela und Jemen verschärfte Einreisebedingungen damit konfrontiert sind. Venezuela auch auf der angespannten Lage bzw. So nach Chavez die Änderungen in dem Land, die halt eher einen sozialistischen Versuch gemacht haben. Nordkorea brauche ich, glaube ich, nicht darüber zu erzählen. Jemen finden ja auch gerade kriegerische Auseinandersetzungen mit Unterstützung von Saudi-Arabien statt. Also man merkt, dass da schon, es ist eine sehr stark politisch getriebene Agenda. Nicht, dass jetzt aus den Ländern zwingend sogenannte Terroristen herkommen, sondern man zielt schon auf die Länder, mit denen man außenpolitisch ein bisschen Beef hat, beziehungsweise die man halt auch außenpolitisch schaden möchte. Ganz kurz eine Frage. Venezuela ist ja jetzt gerade sehr stark durch den aktuellen zeitpolitischen Wandel wahrscheinlich wohl dadurch die Entscheidung beeinflusst, das mit auf die Liste aufzunehmen. Ist die irgendwie datiert, diese Liste, dass die irgendwie wieder geändert werden muss? Weil es könnte ja locker sein, dass in 10 Jahren sich das wieder in der Liste wiederholt hat. Also diese Executive Order, muss die dann nochmal extra eine Änderung angestoßen werden oder hat die sowieso ein Ablaufdatum? Ich denke, eine Executive Order, ich weiß nicht, wie lange die jetzt drin ist, aber die haben, glaube ich, nur eine gewisse Länge, wie lange die erlaubt ist. Danach muss irgendwann ein Parlamentsentscheid kommen. Teilweise, ich glaube, unter Obama, der hat es ja öfters mal geschafft, über mehrere Executive Orders in der Reihe gewisse Gesetzgebungen aufrechtzuerhalten, aber die sind immer nach einer gewissen Zeitdauer nochmal einer Überprüfung unterlegen. Damit er, also der amerikanische Präsident hat ja schon verhältnismäßig viel Macht, zumindest sagt man so, also durch solche Verordnungen, aber im Großen und Ganzen werden die dann auch nochmal stark angegriffen. Okay, so, das war nochmal ein bisschen das größere Bild über Refugees, über wie die Politik im Großen halt schon nach New Haven kam. Jetzt mag ich etwas über New Haven, die Stadt, erzählen. Wie gesagt, das Ganze liegt in Connecticut, das ist oben in Neuengland. Und gab es einen interessanten Artikel vor anderthalb Jahren, dass Normal America gar nicht die Kleinstadt ist, die hauptsächlich weiß ist, sondern die Menschen haben sich, oder diese Leute haben sich eine Statistik angeschaut, was ist eigentlich das repräsentative Amerika? Und da sind sie darauf gekommen, dass New Haven dem Durchschnitt von Amerika eigentlich am besten, oder das größere Gebiet um New Haven eigentlich am besten entspricht. Mittlerweile ist in New Haven ein Drittel weiße Bevölkerung, ein Drittel schwarze und Afroamerikaner und ein Drittel oder 25% Latinos, Latinas. Wenn man das jetzt etwas ausweitet in die New Haven-Umgebung, steigt der Anteil von Weißen dort drin auch wieder, weil sich viele Leute in den 70er, 80er Jahren, die das Geld hatten, in die Suburbs verlagert haben und die Innenstädte quasi verlassen haben. Damit haben sich Mietpreise gesunken, mehr Menschen aus niedrigeren Einkommensschichten in die Innenstädte und die Städte reingewandert und es haben sich quasi reichere weiße Inseln um die Städte herum gebildet. Und man merkt diese Art der Segregation auch noch sehr stark in der Stadt. Wenn man jetzt sagt, Normal America für New Haven, kann man das sogar in dem Sinne sehen, die Stadt ist relativ segregiert. Man merkt in manchen Vierteln, oder durchgeht statistisch, 80-90% Afroamerikaner, andere Gebiete, 80-90% Latinos, Latinas. Und man sieht quasi die unsichtbaren Trennungslinien in der Stadt. Je nachdem, wo man hingeht, ändert sich zum Beispiel plötzlich die Sprache. Die ganzen Läden haben ihre Auszeichnungen in Spanisch. Gleichzeitig will man es nicht sehen, sieht man es nicht mehr, ist ja colorblind, dass es eine krasse Differenz in der Stadt gibt und es eben kein komplett homogenes Zusammenleben in der Stadt ist. Und eine der Erfahrungen am Anfang war das, ja, geh nicht in das, die Nachbarschaft ist ja keine gute Nachbarschaft. So, und nach dem, ja, was soll das jetzt heißen? Soll das jetzt heißen, hohe Kriminalität? Soll das heißen, hohe Kriminalität oder Unsicherheit, einfach Armut oder schwarze Menschen dort, Afroamerikaner, und dann kriegt man irgendwann so mit, ja, die meinen alles. Es wird halt viel in einen Topf geworfen und man wird an vielen Stellen unterschwellig, quasi kriegt man so diese kleinen rassistischen Botschaften mit, aber es ist niemand Rassist. Man kriegt aber gesagt, geht doch besser nicht hin. Also, und das war am Anfang auch ein Teil dieser Erfahrung, dort anzukommen. Ja, wie liest man und wie interpretiert man die Sachen, die man von den Menschen erzählt bekommt? Und quasi, wie skaliert man das eigene Level von Gefahr, gefühlter Gefahr, nochmal im Kopf, mit im Hinterkopf zu haben, jo, viel mehr Schusswaffen dort unterwegs, höhere Mordraten und so weiter. New Haven hat immer noch eine Reputation aus den 80er Jahren, als es dort viele Bandenkriege gab, war sie mehrere Jahre unter den Top 10 der 10 gefährlichsten Städte in den USA, was die prozentuale Mordrate anbetrifft. Und es gab auch solche Kommentare wie, in den 80er Jahren sind teilweise die Leute von New York hoch nach New Haven gefahren, sich die Drogen dort einzukaufen, um die dann wieder nach New York zu bringen. Das war dann, solche Sachen schweben immer noch in der Stadt rum als Narrativ. Es hat sich aber die letzten Jahre sehr viel getan. Aufgrund dieser starken Unterschiede in den verschiedenen Nachbarschaftsvierteln, der stark unterschiedlichen Einkommenssituation von Multimillionären auf der einen Seite zu Menschen, die in absoluter Armut leben, haben sich halt sehr viele Organisationen gegründet, jeweils mit unterschiedlichen Aspekten. Ich habe nur ein paar wenige, mit denen ich Kontakt habe, oder ein paar wenige insgesamt und mit denen ich Kontakt habe, mal zusammengestellt, einfach ein paar Namen zu nennen. Wir haben hier Unidad Latina en Acción, auf die komme ich später nochmal zurück. Dann haben wir Junta for Progressive Action, das ist hauptsächlich eine Unterstützungsorganisation für Puerto Ricanerinnen und Puerto Ricaner. Ice the Beef ist eine Organisation, die sich hauptsächlich um afroamerikanische Jugendliche kümmert, um quasi gegen Bandenkriminalität oder gegen Bandenaktivität zu arbeiten. Eine Organisation People Against Police Brutality, die sich aufgrund der vielfältigen Erfahrung gegründet hat, dass Polizei in den Vereinigten Staaten meist ungestraft mit Mord davonkommt oder auch mit auch wenn es nicht um Mord handelt, aber mit Übergriffen, tätlichen Übergriffen, meist ungestraft wegkommt. Da hatten wir CT Core, das ist eine Racial Justice Organisation, getragen von auch Afroamerikanern. Search, das ist die Organisation, in der ich aktuell aktiv bin, Showing Up for Racial Justice, ist ein Unterstützernetzwerk, Unterstützerinnennetzwerk, um eben in hauptsächlichen weißen Communities etwas gegen den systemischen Rassismus in diesen Communities zu machen. Wir haben ein lokales Chapter von Black Lives Matter. City Seeds, die sind jetzt auf der Liste, weil sie auch Flüchtlingscafés, Flüchtlingsunterstützung anbieten. Und wir haben auch ein paar linke Organisationen hier wie die PSL, die Party for Socialism and Liberation, das sind jetzt glaube ich eher Stalinisten, dann haben wir noch eine trotzkistische und also wer sich in der deutschen Linken auskennt, diese ähnliche Geschichten gibt es halt auch noch in Staaten mit so diesen alten Gruppen aus langer Tradition. Jetzt bin ich ja vorhin schon kurz auf Documented und Undocumented Immigrants eingegangen. Undocumented Immigrants ist ein politisch gewählter Begriff, um zu verdeutlichen, dass das Einzige, was den Menschen fehlt, ist ja die legale Aufenthaltspapiere oder der Status. Im Vergleich zu dem teils in der Propaganda oder der Propaganda der Rechten oder Mainstream-Medien auch genutzten Begriff von Illegal Alien. Das klingt ja schon mal so, Illegal Alien. Klingt entweder wie ein Science-Fiction-Film oder auch etwas, was mehr Bedrohung ist. Aber das wird eben auch gezielt genutzt, um Menschen quasi eine negative Stimmung zu geben. Viele Menschen kommen eben aus Mittel- und Südamerika. Das sind, denke ich, so die Hauptgruppen der Einwanderer aktuell in die Vereinigten Staaten. Auch Menschen aus der Karibik, Afrika. Es gibt auch aus Ostasien Wanderungsbewegungen in die Vereinigten Staaten. Davon bekommen wir jetzt an der Ostküste weniger mit als jetzt die Westküste der Vereinigten Staaten. Jetzt gibt es ja immer, oder Leute unterscheiden ja gerne zwischen politisch Verfolgten und Wirtschaftsflüchtlingen. Jetzt kann man auch in Frage stellen, gibt es diese Trennung überhaupt? Unsere Länder haben Handelsabkommen mit den anderen Staaten, die auf politischer Ebene geschlossen wurden. Und die reichen westlichen Länder beuten oftmals die anderen Länder aus, destabilisieren Regierungen dort, greifen ins politische Geschehen dieser Länder ein. Macht es dann Sinn, dann von Wirtschaftsflüchtlingen oder von ökonomischen Flüchtlingen zu reden, oder sind es nicht auch politische Flüchtlinge, weil die wirtschaftliche Macht des reichen Nordens und Westens verändert die Ökonomie dort in einer Form, dass die Menschen dort ihr Auskommen nicht mehr verdienen können, lokale Strukturen zerstört werden und so weiter. Deshalb wird auch von verschiedenen Organisationen der Begriff Wirtschaftsflüchtling nicht genommen oder halt ökonomische Flüchtling, sondern verschiedene Immigrant Rights Organizations wollen auch klar machen, nee, es sind alles in einem weiteren Sinne politische Flüchtlinge, solange es einen politischen Einfluss des Nordens in diese Länder gibt. Einer dieser Einflüsse ist dann auch zum Beispiel der War on Drugs. Die USA haben ein massives Problem mit der Einfuhr von Drogen. Es gibt sehr viele Drogentote im Moment, also pro Tag sterben, wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, ungefähr 90 Menschen an der Überdosis. Mittlerweile hat das Ausmaße erreicht, dass Millionen von Menschen abhängig von Schmerzmitteln, Heroin, also Opiaten, Opioiden und so weiter sind, Kokain, Crack und so weiter. Gibt es, und das nicht nur in den Hauptstädten, in den großen Ballungszentren, das reicht mittlerweile auch in die ganzen ländlichen Communities rein, wo viele Leben darauf kaputt gehen. Es gibt Human Trafficking, also Menschenhandel, Menschenschmuggel. Und dann gibt es ja auch die Rollen der USA. Gibt es, denke ich, genügend Leute, die halt schon mal was davon gehört haben in dem Raum, wo die USA in verschiedenen mittel- und südamerikanischen Ländern militärisch eingegriffen haben, verschiedene Putschregierungen unterstützt haben. Und dort gibt es zum Beispiel aus Guatemala eine größere Flüchtlingsbewegung und viele der Flüchtlinge, Latinos, Latinas, sind aus Guatemala, viele aus Mexiko und so weiter. Dann gab es ja auch diese berühmte Trump will eine Mauer bauen, aber die Menschen, die auf den Landweg in die Vereinigten Staaten kommen, ist nur ein gewisser Teil und ein geringer Teil derer, die durch die Wüste gehen. sondern viele der Menschen gehen eben auch durch ein Visum in die Vereinigten Staaten und bleiben dann, kehren nicht zurück. Andere werden per Schiff oder im LKW über die Grenze transportiert, wobei es dann auch immer wieder zu Toten dabei kommt, wenn Menschen im LKW ersticken zum Beispiel. Genau, Anlaufpunkt ist dann oftmals eine Stadt, in der man Freunde oder Verwandte hat, beziehungsweise gute Bedingungen für Flüchtlinge findet. Und das ist, denke ich, auch einer der Gründe, warum New Haven eine relativ hohe Anzahl von Latinos, Latinas in der Stadt hat. Also so 25-28%. Viele Menschen haben erstmal keinen Zugang zu staatlichen Leistungen. Man möchte ja unterhalb des Radars bleiben. Deshalb ist es nicht einfach mal so, hallo, ich melde mich, möchte jetzt Sozialhilfe haben. Ist auch von dem her schwierig, da sowas wie Sozialhilfe weniger, also nicht, aber wesentlich weniger in den Vereinigten Staaten gibt. So nehmen halt viele Leute den Weg in illegale oder halt in schlecht bezahlte, nicht offizielle Beschäftigung ein. Viele Menschen arbeiten in Großküchen, in Restaurantküchen, in der Landwirtschaft. Dort, wo es einfach schwierig ist für den Staat nachzuvollziehen, wo kommt jetzt die Arbeiterin her, wie viele Leute sind dort überhaupt beschäftigt. Und das nutzen halt auch viele Leute, viele Restaurantbesitzer zum Beispiel, um den Löhne niedrig zu halten, weil es gibt ja einen groß genugen Pool an Arbeitskräften. Und so hat sich zum Beispiel diese Organisation Unidad Latina en Acción sich als Basisgewerkschaft aus solchen Gründen gegründet und leistet konkrete Unterstützung. Wenn jemand den Löhne nicht richtig ausgezahlt bekommt, wird der Fall dokumentiert. Wenn genügend Evidenz da ist, wird zum einen der Arbeitgeber angerufen, / verklagt und Proteste vor dem Restaurant abgehalten, bis der Arbeitgeber klein beigibt. Im Idealfall. Und so haben die auch schon Fälle gewonnen, wo der Arbeitgeber über 100.000 Dollar nicht ausgezahlten Löhne zurückzahlen musste und nochmal eine Strafe von 125.000 Dollar draufzahlen musste, weil er Leute aufgrund Gewerkschaftstätigkeit entlassen hat. Aber wenn die Leute nicht dokumentiert sind, dann können sie auch nicht klagen. Mhm. Also man kann ja nur irgendwie den Chef anrufen und den Druck machen, aber nicht offiziell. Richtig. Dafür gibt es dann die Möglichkeiten, sich entweder anonym beim, wir haben so eine Art Arbeitsministerium bzw. eine Arbeitsaufsicht, kann man sich darüber entweder anonym melden oder man wendet sich eben an eine Unterstützerorganisation, die dann für einen dort hingeht. Gleichzeitig kann es sogar gut sein, auch wenn man undokumentiert ist, eine Arbeitsklage abzulegen. Das kann einem sogar so weit führen bis zu einer Aufenthaltsgenehmigung, weil das wird in Staaten doch noch verhältnismäßig ernst genommen. Wenn die Arbeitsrechte verletzt werden, das Ganze ausreichend nachgewiesen wird, Arbeitgeber verklagt, so deine Rechte als Mensch wurden hier verletzt, dafür schulden wir dir jetzt auch etwas und manche Menschen haben es darüber geschafft, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Genau. Einer der konkreten Schritte, die jetzt in der Stadt, das ist jetzt schon wieder 8 bis 10 Jahre her, so eine Art eine City-ID-Card, so dass man zwar auch wenn man nicht vollständig registriert ist in der Stadt, trotzdem noch die Möglichkeit hat, ich wohne hier, weil ich hier wohne, kann ich mich um einen Führerschein bewerben bzw. einen Führerschein machen. Kann ein Bankkonto anlegen und die Organisation fragen nicht nach dem Aufenthaltsstatus. Solche kleinen Ziele wurden erreicht. Das liegt teilweise daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem föderalen System, die USA als Ganzes, und der lokalen Gesetzgebung. die Städte haben eine größere Autonomie, würde ich behaupten, als sie es im deutschen System haben. Und so kann man auf lokaler Ebene nochmal sagen, okay, uns kümmert der Aufenthaltstitel nicht, das ist Aufgabe der Bundesbehörden, aber hier vor Ort, weil anders unsere Community, unsere Stadt auseinanderfallen würde, brauchen wir hier andere Regeln und die setzen wir hier lokal durch, sollen die uns doch erstmal deswegen verklagen. Beziehungsweise haben sie dann auch weniger Möglichkeit, die Stadt anzuklagen für solche Sachen, wegen größerer Autonomie. Jetzt leben aber, wie gesagt, noch viele Menschen in der Angst vor Abschiebung und dazu, weil ich jetzt schon sehr viel geredet habe, gibt es mal einen kleinen Film. Wenn man es nicht vorher ausmachen würde. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut, andernfalls sieht man nicht so viel. Wenn man Ton dann macht. To my sons, the best memory that I have of my life is of being with you and your mother. We're together at the table in our house and we're eating dinner. That's what you love the most. You're still so small and you don't understand what happened. You don't understand how it got like this. What I want you to know is that I never left you behind. I wanted to leave you. I love you and I want to give you the best life you could have. The only problem is the immigration stuff, you see, the government stuff. In the US, if you don't have the right kind of papers, you can be deported, sent away. The government doesn't pay attention to you if you have a family, but what will happen to them when you're gone? They didn't care that I was trying to do good for you. I want to see you grow up, to see you become men. I want to see you become good men, good people. That's what I want for you, the best in the world. I want to tell you that I will be there for you every time you need me, that I will never give up. I love you and my family before and after anything else. My family is my life. Love, your father, Felipe. Am Ende gesehen habt, es gibt jetzt Organisationen, die sich jetzt für eine Veränderung der Immigrationsrichtlinien einsetzen, so dass es gerade dann auch schwieriger wird, Familien auseinanderzureißen. Das ist eine der Folgen, die das amerikanische System im Moment hat. Und um das kurz mal ein bisschen ins Licht zu rücken, so Trump ist jetzt ein Jahr im Amt. Aber von den Immigrant Communities war das so, yo, kann es eigentlich schlimmer werden als unter Obama? Also ja, es kann, es ist immer eine Möglichkeit, aber Obama war schon aus Sicht der Immigrant Communities der Abschiebemeister. Wenn man sich jetzt hier, wann kam er ins Amt? 2008. Wenn man sich jetzt die Zahlen hier oben anschaut, sind pro Jahr zwischen 350.000 und 400.000 Menschen abgeschoben worden aus den Vereinigten Staaten. Und das, man müsste das Ganze jetzt ein bisschen in Relation sehen, wie viele Menschen sind es in den Jahren in die Staaten gekommen und so weiter. Aber auf jeden Fall hat die Deportation stark angezogen unter Obama. So hat Obama auch nicht die höchste Reputation in den Immigrant Communities gehabt. Und quasi so, oh shit, wenn das schon ein Demokrat so viele Menschen abgeschoben hat, was passiert dann erst unter Trump? Und es gibt eine Verschärfung, also die Abschiebezahlen sind leicht rückläufig, vielleicht so etwas wie 5%, 2-5%, seitdem Trump da ist, aber es werden jetzt auch andere Gruppen in den Fokus gerückt. Menschen, die quasi Bagatelldelikte haben. Also die vorher zwar mal dokumentiert wurden, aber so, jo, kannst noch ein Jahr bleiben, schau einfach nächstes Jahr bei der Abschiebebehörde oder bei der bei ICE vorbei, das ist Immigration and Customs Enforcement, mussten die halt jährlich sich melden, bin noch hier, hab eine Arbeit, alles gut. Jetzt werden aber auch zunehmend Menschen abgeschoben, die sowas wie, oh, fahren, also Verkehrskontrolle, zu hoher Alkoholgehalt, reicht dann als kleines Versäumnis, um als Krimineller in den Akten aufzutauchen. Und jetzt werden solche Akten dann auch verstärkt angegangen und Leute rausgepickt und abgeschoben dafür. Es gibt natürlich Menschen, die halt wesentlich krassere Sachen begehen, aber auch da kann man fragen, so nach dem Motto, ist es eine Lösung, die Menschen in ein Land abzuschieben, das sie vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren verlassen haben, null Bezug haben und quasi in einer anderen Gesellschaft etwas verbrochen haben. Und so, dass diese Abschiebung halt generell die falsche Antwort darauf ist. Und jetzt sogar noch ausgeweitet wird auf Sachen, über die man komplett hinwegsehen sollte. Genau. Ja. Ist das denn eine Bundesangelegenheit, Abschiebung? Oder welche Rolle spielen Bundesstaaten dabei? Genau, da komme ich gleich nochmal drauf. Also Abschiebung ist eine Bundesangelegenheit. Und später komme ich noch auf die Sanctuary Cities zu sprechen. Kurz vorwegzunehmen, es ist eine Bundesangelegenheit und die lokale Polizei und die lokalen Behörden können helfen, müssen aber nicht helfen bei den Abschiebungen. Aber da gehe ich nochmal gezielter drauf ein. ICE, toller Name, Immigration and Customs Enforcement, das ist die Organisation, die sich um die Menschen, die legal kümmert, aber auch um die, die aus den Staaten abgeschoben werden sollen. Die übernehmen die Prüfung der Verfahren, der Abschiebeverfahren und betreiben auch einen Teil der Detention Centers, also der Abschiebeknäste in Staaten. Und da hatte ich jetzt von deiner Seite namens End Isolation ein paar Sachen zusammenkopiert. Die Vereinigten Staaten haben die größte Abschiebeinfrastruktur der Welt und schieben pro Jahr 380.000 bis 440.000 Menschen ab, wie ihr in der Statistik vorher gesehen habt. Darunter fallen auch legale Permanent Residents, die sich eben eines Verbrechens schuldig gemacht haben, Menschen, die Familie in den Vereinigten Staaten haben, Asylsuchende und Menschen, die auch Opfer von Menschenhandel bzw. Menschenschmuggel geworden sind. Und jetzt werden die Menschen in über 200 verschiedenen County Jails, also das ist dann sowas wie eine lokale, also geht über eine Polizeistation, also ein lokales Gefängnis, bis zu kommerziellen Gefängnissen, werden die Menschen eingesperrt, während sie auf ihre Abschiebung warten. Und um das aus deren Sicht nochmal zu verdeutlichen, es kostet $90 in einem Privatknast, kostet es den Staat pro Tag eine Person drin zu halten und knapp $73 pro Tag, um eine Person in einem staatlichen Knast abzuhalten. Und wer das noch nicht gehört hat, in den USA gibt es, ich glaube, 10-15% an kommerziellen Knästen insgesamt. Dort kann das Betreiben eines Knastes eine eine Unternehmenspraxis mit festgesetzten Raten und teilweise auch festgesetzten Gewinnspannen der Unternehmen sein, so dass teilweise Druck auf die lokale Politik, auf die lokale Polizei gemacht wird. Wir haben nicht genügend Insassen, wir müssen die Nummern mal wieder hochschrauben. Die USA haben über 2 Millionen Menschen in ihren Gefängnissen und haben damit 25% der Weltgefängnisinsassen bei 5% der Gesamtbevölkerung der Welt. Dort spricht man auch von diesem Prison Industrial Complex, dass sehr viele Menschen dann eben wegen geringfügiger Straftaten, Marihuana einmal auf der Straße vertickt, verhaftet worden, und teilweise geht es 10, 20 Jahre in den Knast für lächerliche Dinge. Okay, ich gehe jetzt gerade mal so ein bisschen seitwärts, aber um das ein bisschen in den Kontext zu stellen. Ja. Die Leute wollen einwandern so ein Jahr. Weil du hast jetzt gesagt, so 380.000 so, wo abgeschoben werden. Ja. Jo, wie viel wollen andere? Also wie viel waren denn da ein Durchschnitt, die schnell wie wollen? Zu die Zahlen von, wenn man diese verschiedenen Visumskategorien, oder wir haben ja Visumsleute, wir hatten gesagt, es sind so 40.000 bis 80.000 Refugees. Und es gibt wohl so 11 bis 12 Millionen Menschen, die ohne legalen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten leben. Pro Jahr, ich glaube so 500.000 Menschen kommen ohne Dokumentation in die Staaten. Aber das, die genaue Zahl müsste ich nochmal nachschauen. Ist aber auch gleichzeitig wieder hart zu sagen oder herauszufinden, weil die Menschen ja erstmal ohne Dokumentation einreisen. Also es gibt eine große Dunkelziffer. Ich dachte, da gibt es so bestimmt so vom Staat oder so Durchschnitts. Ja, es gibt es, aber die Zahl habe ich jetzt gerade nicht. Aber ich kann nachher von den von ICE, die bieten sehr große Übersichtstabellen bzw. Grafiken an, wo sie schreiben, wie viele Menschen pro Jahr versuchen einzureisen. Okay, das ist eine Mappe. Das sind überall die Abschiebeknäste in den Vereinigten Staaten. Die Schwarzen sind die privat operierenden, die Roten sind die staatlichen. Und Visitation Programs, ich glaube, da kann man dann halt als Familienangehöriger dann nochmal vorbeigehen. In anderen, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht. Und gerade so in ein paar Staaten entlang der Grenze hat man nochmal mehr, also Texas vor allem, das ist... wo ist die Maus? Dieser Knubbel hier hat sehr viele Abschiebeknäste und auch sehr viele privat betriebene Abschiebeknäste. So, viel Text, machen wir vielleicht gar nicht so lang. Weil die Vereinigten Staaten dann auch irgendwann gemerkt haben, dass es ein massives Problem gibt und man nicht einfach alle Leute abschieben kann, gab es jetzt diese Regelung DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals. Das heißt, wenn jemand mit den Eltern in die Vereinigten Staaten kam, sei es ein halbes Jahr alt, sei es 10, 12 Jahre alt, mehrere Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt hat, wo ist die Verbindung zu dem Land, in dem sie geboren wurden? Die sind als Amerikaner, als Amerikanerinnen aufgewachsen in einem anderen Gesellschaftssystem. Die in ein anderes Land abzuschieben, ist quasi eine unmenschliche Härte. So hat man, weil es ein guter Teil, also ich glaube 800.000 Menschen, ja, sind davon betroffen, gemerkt hat, dass das große Anzahl von Menschen ist, die das betrifft, wurde unter Obama dieses Deferred Action for Childhood Arrivals gebracht, so dass die Abschiebung ausgesetzt wird und den Menschen eben ermöglicht wird, eine Ausbildung zu machen, / studieren zu gehen. Und quasi sie sind in einem virtuellen Abschiebeverfahren, deshalb kontinuierlich ausgesetzt wird und haben während dieser Zeit einen legalen Aufenthaltsstatus. Das wurde jetzt von Trump nicht verlängert und so gab es dann auch größere Proteste. Und da wollte ich noch kurz 1-2 Videos zeigen. Wieder tun. Here to steal your jobs. These immigrants are not here to make you feel inferior. We are here to participate. We are here to collaborate. We are here to build. Over 800,000 undocumented youth. protection. And for all we know, tomorrow they can all be issued deportation letters. This is a systematic attack on all people of all nations, all statuses that are immigrants. This is not something I can control. This is something that is out of my power. But I know this is not something that is out of our power. I know we can stand against it. Up next, I would like to open the mic for any undocumented student who's willing to be vulnerable in this space and share their story. I am originally from Mexico, and I was brought to the U.S. at 6 months old. The only place I really consider home is the United States. And to have this news break out today and tell me, you know what, you might have to go back to the place that you never knew, to me, that's probably the most frightening thing. We are humans, and we deserve the same respect and the same rights. You have bigger problems than this. DACA students are not a problem to America. We're not terrorizing anyone. We're just trying to go for ourselves and go for the community and each other. There's bigger problems going on right now. Kurz checken, wie Zeit ist jetzt. Wir haben 8. Ich habe noch ein paar Folien und noch ein paar Videos. Habt ihr noch Lust auf ein Video zu demselben Thema? Kurz, gibt eine Minute. Das wollte ich noch kurz zeigen. Es gibt jetzt auch auf der lokalen Ebene bzw. im Bundesstaat Unterstützung von dem Governor. You know where my heart is. I am going to continue the fight for the Dreamers, for their families. The reality is that DACA is in real grave danger right now. Entonces, pero la realidad. We're going to be talking about the moment that we're in, and we are going to talk about how can we use people power to fight back. Use their resources to implement those laws. Undocumented immigrants who have been treated cruelly and irrationally under new policies, we are fighting for them. Vamos a luchar por todos en esta situación. It's the right thing to do, and it's right for America. Das war gerade Governor Malloy. Governor ist sowas wie dann der Ministerpräsident, Präsident des Staates Connecticut, der sich jetzt seit vielen Jahren auch stark für die Rechte von Immigrantinnen und Immigranten einsetzt. Zum einen, denke ich, macht er das aus einer ehrlichen Motivation, zum anderen hat er auch genügend Druck bekommen aus den Immigrant Rights Communities. Und so aus meiner Erfahrung ist da man weniger zurückhaltend, als es teilweise hier in Deutschland ist, quasi Politiker so, du bist gewählt dafür, wir stehen dir so lange auf der Matte, bis das passiert. Also wird halt Türen angeklopft, teilweise halt Blockadeaktionen gemacht vom Ministerium und so weiter, um dementsprechend auch politische Ziele zu erreichen. Und da hat diese Organisation Unidad Latina en Acción halt auch oftmals Erfolge damit erzielt, indem man bei den Politikern und Politikerinnen oft genug auf der Matte steht und dementsprechend Druck auf einer lokalen oder Staatsebene dann auch macht. Hatten wir ja gesagt, okay, die Leute, die unter DACA fallen, meistens Jugendliche, junge Erwachsene, die Situation für andere, 11, 12 Millionen Undokumentierte in Staaten, sieht halt mitunter so aus, kamen teilweise 10, 20 Jahre früher in die Vereinigten Staaten, haben sich mitunter eine Familie aufgebaut, haben Kinder, die in den Vereinigten Staaten geboren sind. Vereinigte Staaten haben das Geburtsrecht, also oder quasi eine Staatsbürgerschaft wird dadurch verliehen, wenn man in den Vereinigten Staaten geboren ist. Und so haben die Kinder oftmals dann amerikanische Staatsbürgerschaft, während die Eltern keine amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Jetzt kommt halt eine Ausreiseaufforderung für eins der Elternteile oder für beide Elternteile. Teilweise für die Person, die halt das Geld nach Hause bringt, und der Rest der Familie würde bei einer Deportation ohne Einkommen dastehen. Die Kinder sind legale Staatsbürger, und manche dieser Verfahren, wie gesagt, so Bagatelldelikte, das kann mal ein Versäumnis gewesen sein, sich rechtzeitig bei einer Ausreise oder bei der Abschiebebehörde zu melden, basieren auf 10, 20 Jahre alten Akten, die jetzt nochmal rausgekramt werden. Und dann, Leute leben seit 20 Jahren hier, Kinder gehen zur Schule, kommt plötzlich die Abschiebeaufforderung. Ist jetzt nicht in allen Fällen so die super krassesten Fälle, wie jetzt beschrieben, aber diese kommen durchaus vor. Und so hatten wir in New Haven in den letzten Monaten 3 Fälle, werde ich auch gleich noch 1-2 Videos dazu zeigen, wo die Menschen dann Kirchenasyl gesucht haben und Unterstützung aus der lokalen Community bekommen haben, damit sie eben auch da bleiben können. ICE, wie gesagt, die Abschiebebehörde, geht mitunter an die Wohnorte von den Leuten, klopft an die Tür und so, sie kommen jetzt mal mit, sie sind verhaftet, so wie man das in Deutschland kennt. Hier können die Bullen, glaube ich, nochmal mieser sein, wo ja die Leute teilweise 5, 6 Uhr morgens aus dem Wohnung rausgezerrt werden, in Abschiebeknäste gesteckt werden. Gibt es auch in Staaten, also muss man sich auch vor Deutschland nicht so irgendwie, dass das so toll sei hier. Genau, und was ICE eben auch macht, sie gehen teilweise an Ämter und Gerichtsgebäude, und wenn Leute aus einem normalen bürokratischen Geschichten rauskommt oder Zeugenaussagen gemacht haben, werden sie von den Abschiebebehörden abgefangen, weil sie dort ja für den Zeitpunkt gemeldet waren, dass sie dort erscheinen. Und da gibt es mittlerweile auch Kritik von Richtern, von Anwälten, von Bundesrichtern, von wegen, Alter, habt ihr sie noch alle? Wenn ihr das Rechtssystem so unterhöhlt, oder wenn ihr das Rechtssystem nutzt, Leute dort zu verhaften, geht niemand mehr und kämpft für die eigenen Rechte, geht niemand mehr und macht eine Zeugenaussage, und andere Kriminelle werden freigelassen dadurch, weil ihr mit dem legalen Prozess interferiert und diese Geschichten halt kaputt macht. So ist dann auch ein Teil, das ist auch interessant im amerikanischen System, dass ein Teil des legalen oder der Gerichtsbarkeit vollfüllt die Rolle der Abschiebegerichte, und ein anderer Teil kritisiert das Ganze auch dementsprechend. Also da gibt es oftmals größere Debatten, als ich die in Deutschland wahrgenommen habe. Unidad Latina en Acción, das ist eine 15 Jahre alte Basisgewerkschaft, kommt hauptsächlich aus Latinos, Latinas zusammen, Mittel Südamerika, und die machen eine Kombination aus Immigrant Rights Arbeit, Gewerkschaftsarbeit und kultureller Arbeit. Und eine der Geschichten, wo ich auch sehr gerne hingehe, ist so die Day of the Dead Parade aus Mexiko. Habt ihr vielleicht von diesem Tag der Toten gehört? Schöne große Pappmaché-Schädel und Skelette zusammenbasteln und durch die Straße gehen. Diese Organisation hilft jetzt den Leuten vor Ort, wenn sie von Abschiebung bedroht sind, gibt zum Beispiel Flyer aus, was man tun und was man lassen sollte, wenn jetzt die Abschiebebehörden an der Tür stehen, zum Beispiel eben nicht die Tür öffnen, erstmal fragen, wer da ist, die Klappe halten und dem keine weiteren Informationen geben, die das Abschiebeverfahren beschleunigen könnten oder die dem Staat in die Hände spielen, nichts unterschreiben, was man nicht unterschreiben muss, andere Leute direkt anrufen. Es gibt in der Stadt quasi ein paar Telefonnummern, die in den Immigrant Communities verteilt wurden, so falls die Abschiebebehörde da ist, ruft hier an, wir organisieren Unterstützung und dann ist die Idee, dass man innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde, dass halt Leute dort auch auftauchen. Und ja, fight back, in dem Sinne, holt euch Anwälte, wir unterstützen euch auch in der Suche von Anwältinnen, Anwälten und unterstützen euch in dem Gerichtsverfahren, beziehungsweise Leute von Udinat Latina Nation fahren dann teilweise auch zu den Abschiebeknästen, fahren zu den Gerichtsverhandlungen und versuchen dann immer wieder Leute dorthin zu bringen, dass die Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, auch nicht alleine diesen Prozess durchstehen müssen. So komme ich gleich drauf zurück, damit meine Stimme nicht zu langweilig wird, gehe ich mal. So again, thank you everybody for showing up. They didn't come out with any ankle bracelets there right as of now. They're still, you know, okay to watch. We have done more than enough to build communities, to build our families, to strive together to contribute to the society. If they, you know, had to leave for 10 years, it's like my success, everything that I strive for, they won't see. Everything that they sacrifice for, they're not going to witness. I want them to be here by my side. And it's really just, it's hard seeing your mother have to go to this every day, not eating, crying at night. This is not just for me, this is for other families, this is for people, but this is just a start. And much is going to become a bigger problem, and we need to start unifying now. Together, everyone has to stand up, because we have the power to change anything we have as people, as humans. Strong and tender. Und ja, die Familie Ramos hat dann auch eine der Elternteile, war von Abschiebung bedroht. Hartford ist die Hauptstadt von Connecticut, in der dann auch eins der Abschiebegerichte war. Und so wurden dann, wie ein paar der Unterstützer gesehen habt, hat Leute dorthin mobilisiert, um dementsprechend Unterstützung und auch Medienöffentlichkeit zu erzeugen für einen bestimmten Fall. Und genau, und sowas macht dann mit größten Schlagzeilen, aber sie schaffen es immer wieder in verschiedene regionale und überregionale Nachrichten reinzubekommen. Und auch in dem Fall, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde es ein Stay of Removal. Das heißt, die Abschiebung wurde erstmal ausgesetzt. Ja, als Erfolg ist das gekommen. So dass die Person erstmal weiter in Staaten bleiben darf, aber sich dann halt auch erstmal jährlich nochmal bei den Abschiebebehörden melden muss. Ach ja. Sanctuary Cities. Da ich ja gesagt habe, oder wie ich gesagt habe, Bundesstaat oder föderales System und die lokalen Städte haben, und die Staaten haben ein anderes System als in Deutschland. Es herrscht ein Föderalismus, aber was damals eigentlich Konservativen in den USA durchgesetzt haben, sind die States' Rights. Die Konservativen wollten halt oftmals, jetzt ein bisschen holzschnittsartig, diskriminierende Politik gegen zum Beispiel schwule Lesben und so weiter, weiter in ihren Staaten drin haben. Deshalb, egal was ihr auf Bundesebene beschließt, wir wollen unsere eigenen Regeln machen. Das schlägt jetzt ein bisschen gegen die Trump-Administration zurück. Ja, wir machen unsere eigenen Regeln. Wir arbeiten zum Beispiel nicht mit den Abschiebebehörden auf der Bundesebene zusammen. Das sind unsere Tax-Dollars, mit denen wir die lokale Polizei bezahlen, Warum sollen wir unser Geld für eure Aufgaben ausgeben? Das ist nun eins der gängigen Begründungsmuster. Wenn man so eine Sanctuary City Policy umgesetzt hat, heißt es, wie gesagt, lokale Polizei bietet keine Unterstützung für die Abschiebebehörden. Der lokalen Polizei ist es zum Beispiel beim Verkehrsstopp auch nicht erlaubt, nach dem Aufenthaltstitel zu fragen, sondern nur nach dem Führerschein. Und das erhöht eben den Schutz für Menschen vor Abschiebung und auch verhindert das Auseinanderreißen von Familien. Und auch eine andere Motivation dahinter, wenn man nicht so eine Sanctuary City hat oder es den Menschen hart macht, schließt man die ja auch aktiv aus von Arbeit, Schule, Gerichts- und Gesundheitssystem. Die Kinder gehen vielleicht nicht in die Schule, weil die Familie Angst hat, abgeschoben zu werden, wenn die Kinder dort halt regelmäßig auftauchen. Damit ist allen Bärendienst erwiesen und das weiß auch quasi die weiße Mehrheitsgesellschaft. Wir haben lieber gut ausgebildete Arbeitskräfte im Land, als die Leute nur quasi in den Schatten abzuschieben. Trump hat darauf auch reagiert und gemeint, jo, dann streiche ich euch die Unterstützung von Bundesebene. Da wird immer noch drüber diskutiert, inwieweit das möglich ist, falls so eine Sanctuary City da ist. Also da streiten sich gerade noch die Juristinnen und Juristen darüber, inwieweit das überhaupt möglich ist oder ob das nur so eine leere Drohung ist. Genau, die anderen Sachen hatte ich da, glaube ich, schon teilweise erzählt. Und jetzt gibt es, wie gesagt, ein paar Leute, die im Kirchenasyl ins Kirchenasyl gegangen sind. Fall von Nuri, einer Mutter von 3 Kindern, die seit 20 Jahren in den Staaten lebt, hatte wohl vor 15 Jahren mal ein Schreiben, Abschiebebehörde, dachte, das Ganze war damals mit dem Rechtsanwalt geklärt, war wohl nicht vollständig geklärt und jetzt wurden die Sachen nochmal ausgekramt und hat eine Abschiebeverordnung bekommen und dort mit Unterstützung einer Kirche ist sie dann ins Kirchenasyl gegangen und hat nach mehreren Monaten, nach 2 oder 3 Monaten, dann dementsprechend auch ein Stay of Removal bekommen. Und das ist jetzt quasi das Video über, nachdem das Ganze erfolgreich war, wurde auch gemeinsam gefeiert und genau. Today because we have a friend, a member of the community, her name is Nuria Echevarria. Immigration ordered her to leave the country last Thursday, and instead of her going to the airport, she decided to find a refugee or sanctuary in this church. I really felt for her because when she came out to say hello to everybody, I realized that for an indefinite period of time, she will not be able to leave that church. She will not have the freedom that any of us do, and that she will live under the fear that if she so much as steps a half an inch outside of the church, Immigration and Customs Enforcement can come and pick her up. And as a mother, I understand what it must be like to think about even the possibility that you could be separated from your kids indefinitely. That's awful. around 800 churches who agreed to be sanctuary, but just 30 people right now in the United States, they are taking the steps as Nuri, so it's pretty rare. It is, and I think it's really important for us to communicate to our government that we don't want Nuri to be separated from the her children. We want her to remain in the United States. We're certainly hoping that they will hear the voice of the people and act with some level of decency and let her stay. Schools, you know, like public buildings. I hope that people take those buildings as a sanctuary in more numbers, you know, because that will challenge the system. And I feel at the end of the day, that will force the Congress or the Senate to change, you know, these unjust immigration laws. Kampagnen habe ich jetzt da noch irgendwie ein bisschen drin, aber leider nichts auf die Folie geschrieben, weil ich bin jetzt auch so langsam am Ende von diesem Teil des Vortrags. Wollte euch noch ein Video zeigen von dem Day of the Dead Parade, weil ich das so gern mag, dahin zu gehen. Und danach hätte ich gesagt, machen wir erstmal, haben wir ein bisschen Zeit für Fragen und können eine Pause machen. Und wenn es danach noch Interesse gibt, keine Verpflichtung, könnt gehen zwischendrin, was auch immer, könnte ich noch über eine aktuelle Kampagne gegen Polizeigewalt was erzählen. Genau, dann kommt noch kurz der hier und danach. Bouncing around, bouncing around, bouncing. What? What? Shout out to them people, people, people, people, people, people. What? Ethnic right now. I get it how I live it. Wait a minute. I live it how I get it. What? Come to motherfucking digits. I pull it with a lemon. Wait a minute. Not cause she ain't living. Wait. It's just your eyes get a titty. And this ain't wait a scrimmage. Wait a minute. My uncle, we ain't finished. What? I told wait you we minute won't stop. And this ain't about a business. Wait a minute. Like yours, but you're renting. What? Wave that love to the top. Nigga, the bay wrong guy. Wait a minute. Tell the paparazzi get the lens right. Wait a minute. Got the window down top, blown live. Wait a minute. Got the hazard on, only doing fire. Wait a minute. You could catch me, wait in the new LaFerrari. Okay, damit wäre ich jetzt am Ende von dem Teil des Vortrags. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wie gesagt, hätten wir Zeit für Fragen. Erste Frage, können wir die Fragerunde nach der kurzen Raucherpause machen? Von mir aus ja, je nachdem wie viele Leute. Ja. Wie lange bleibst du noch so?